Der Sprecher des Außenministeriums der DVRK gab am 28. Mai eine Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass Obama fortlaufend der DVRK wegen Verstärkung ihrer nuklearen Streitkräfte Vorwürfe machte. Darin hieß es, aus Anlass des Gipfeltreffens der sieben Länder in Japan kritisierte er mehrmals die DVRK. Er sprach davon, dass Nordkorea Kernwaffen nicht nur entwickelt, sondern auch verbreitet und damit Provokation begeht, dass es als größtes Hindernis für die Verwirklichung der atomwaffenfreien Welt sei, dass sein Plan für Atomwaffen und ballistische Raketen Gefahr für die Region, die USA und die Welt bedeute. Obamas Bemerkungen ist Ausdruck der bösen Absicht, andere zu bekritteln, um die Kritiken der Weltöffentlichkeit zu vermeiden. Sie werden kritisiert unter dem betrügerischen Schild entnuklearisierte Welt, die Welt verspottet und auf der Basis der Atomwaffen die Weltherrschaft dauerhaft angestrebt zu haben. Er will das Wesen der USA als nuklearen Verbrechers, der die Menschheit in atomare Katastrophe getrieben hatte, verbergen. Es ist große Unverschämtheit, dass Obama eben an dem Ort, wo die Amerikaner Atombomben abgeworfen hatten, von Denuklearisierung sprach. Seit seinem Amtsantritt befürwortete Obama den Entwurf, eine atomwaffenfreie Welt mit der inneren Absicht, eigene Atomkriegsmittel zu verstärken und die Wehrkraft anderer Länder zu schwächen. Die listige doppelseitige Politik wird heute von der Weltöffentlichkeit selbstverständlich zurückgewiesen und ist misslungen. Wenn die USA Interesse für die Entnuklearisierung der Welt hätten, sollten sie als ein gutes Beispiel zuerst auf Atomwaffen verzichten und atomare Drohung gegen andere Länder und Nationen einstellen. Dass die USA mit atomarer Gewalt Nordkorea-feindliche Politik hartnäckig fortsetzt und von Verzicht Nordkoreas auf Atomwaffen träumt, ist es eine Illusion, als warte man darauf, dass Küken aus dem Ei schlüpft. Wie wir erklärt haben, werden wir die strategische Linie auf parallele Entwicklung der Wirtschaft und der nuklearen Streitkräfte dauerhaft einhalten und die selbstverteidigenden nuklearen Streitkräfte qualitativ und quantitativ weiter verstärken, solange die atomare Drohung und Willkür des Imperialismus fortdauern. Die DVRK als verantwortungsvoller Besitzer der Atomwaffen wird ihre Pflicht vor der Völkergemeinschaft für Nichtverbreitung der Atomwaffen aufrichtig erfüllen und sich aktiv um die Denuklearisierung der Welt bemühen. Auch wenn die USA verkehrte Propaganda betreiben, können sie das Bild der DVRK, Atommacht von Souveränität und Gerechtigkeit, niemals beeinträchtigen.